Im Februar 1934 verteidigten einige tausend österreichische Arbeiter und Arbeiterinnen in einem verzweifelten Aufstand die Demokratie gegen eine faschistische Diktatur. Der Kampf war aussichtslos, weil er zu spät begonnen hatte. Und das war den meisten Beteiligten klar. Dennoch wollten sie nicht kampflos zusehen, wie die Demokratische Republik, die sie 16 Jahre vorher erkämpft hatten, vernichtet wurde.